that we can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. The angel up on the tombstone said, he is risen just as he said. Quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he is risen. Hallelujah, he is risen. Hallelujah, he is risen. Hallelujah, hallelujah. Hört auf das Singen und Schwingen. Freude ist greifbar nah. Himmel und Erde sind für Licht, Jesus lebt, sein Grab ist leer. Der Engel, der vor dem Grab stand, sprach, er ist auferstanden und lebt. Geht nun schnell,